Bis zu 750.000 Flüchtlinge aus allen Teilen der Welt und damit mehr als doppelt so viel wie noch Anfang des Jahres berechnet, erwartet der Bundesinnenminister dieses Jahr in Deutschland, so berichtet heute das Handelsblatt. Die offizielle Prognose folgt morgen. Aber schon vor einigen Tagen war sich Thomas de Maizière sicher. Wir sind gefordert, aber wir sind nicht überfordert. Wobei nach Lesart des Innenministers von der CDU Flüchtling nicht gleich Flüchtling ist. Alles folgt der Leitlinie. Wer schutzbedürftig ist, darf bleiben und soll schnell integriert werden. Wer nicht schutzbedürftig ist, soll schnell wieder unser Land verlassen. Ich glaube, wir müssen ehrlicherweise sagen, es sind jetzt humanitäre Katastrophen, die dort passieren. Markus Dröge, evangelischer Bischof von Berlin-Brandenburg, empfindet die Art und Weise der Flüchtlingsdebatte in Deutschland als unerträglich. Statt auf Abschreckung zu setzen, solle der Staat lieber seiner Fürsorgepflicht nachkommen, fordert Dröge im Deutschlandfunk. Und die Ehrenamtlichen, die haben die Aufgabe, dann zusätzlich Menschen zu begleiten, zu versorgen, ihnen zu helfen, die Behördengänge zu ermöglichen. Also da, glaube ich, müssen wir in unserem Land noch die Rollen besser verteilen. Und der Staat muss sehr, sehr deutlich machen, dass er für die humanitäre Grundversorgung eintritt. Und zwar nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder in der Europäischen Union. Antonio Guterres, Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, will die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa endlich auf mehr Schultern verteilt sehen. So wird er heute in der Zeitung Die Welt zitiert. Trotz mehrerer Versuche haben sich die EU-Staaten bisher nicht auf ein Quotensystem zur Verteilung der Asylbewerber einigen können.